Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und die erste Anruferin heute Nacht ist die Katrin. Und Katrin ist 33. Hallo Katrin. Hallo Domian. Katrin, weswegen rufst du an? Bei mir geht's um das Thema, ich verkaufe meinen Körper. Mhm. Und zwar mit Anfang 20 war ich mit einer Freundin in der Disco. Und wir sind dann von einem Typen angesprochen worden, ob wir nicht Lust hätten, mit ihm mitzugehen. Er würde uns das sogar bezahlen. 500 Euro. Wir dachten erst so, der will uns verarschen. Wie mitgehen? Zu was mitgehen? Zu ihm nach Hause. Also zu ihm nach Hause und er hätte gerne einen Dreier mit uns. So, also mit uns beiden. Ja. Ja. Wir haben gedacht, er will uns verarschen, waren aber so neugierig. Ja, 500 Euro. Wir gehen da jetzt mal mit. Und dieser Herr war sehr gut aussehend. Ja. Mhm. Dann sind wir mit zu ihm nach Hause. Ja, dann hatten wir dann einen Dreier mit 21 Jahren. War lustig. Innerhalb von einer Stunde war das vorbei. Und der, der hat das Geld auch bezahlt? Der hat das Geld bezahlt, ja. Ihr seid so toll, Mädels, und wir sehen uns wieder. Und so haben wir uns verabschiedet. Und wir sitzen also dann in diesem Auto, ja. 500 Euro in der Hand, innerhalb von einer Stunde. Mhm. Ja, und wir wurden so eigentlich durch dieses Erlebnis, sage ich jetzt mal, angefixt, ja. Schnell das Geld für nicht viel Action, sage ich jetzt mal. Das heißt, dieses Erlebnis hat euch auf die Idee gebracht, ins kommerzielle Sexgewerbe zu gehen. Kann man das so sagen? Richtig, ja. Ja. Wie ging es denn dann weiter danach? Wir haben uns im Internet in sämtlichen Portalen angemeldet, haben uns also da ein bisschen informiert. Mhm. Wir wohnen in einer Gegend, wo, sage ich mal, rotlichtmilieumäßig nicht viel geboten ist. Ja. Dementsprechend hatten wir dann eine große Anfrage. Haben dann also so diese Autodates oder so Hotelbesuche gemacht. Immer ihr beiden zusammen? Immer wir beiden zusammen, genau. Also es wurde immer zu einem Dreier dann, das Ganze. Genau, genau. Ja, weil wir einfach von der Sicherheit her, wir ja auch keinerlei Erfahrungen hatten. Na gut, das erste Mal war ja nur was Besonderes. Ihr habt den Typ toll gefunden und war ja quasi mehr eher so eine private Geschichte. Aber dann... Genau. Als es dann wirklich ins Gewerbliche ging, wie hast du denn, wir beide unterhalten uns, wie hast du das denn empfunden, damit so wildfremden Männern Sex zu machen für Geld? Also am Anfang fanden wir das schon aufregend, weil wir konnten immer noch nicht das realisieren, dass die für uns beide so viel Geld zahlen. Für was Normales eigentlich, ja. Wie viel habt ihr denn am Anfang genommen pro Mann für normalen Geschlechtsverkehr? Wir sind da bei unseren 500 Euro geblieben. Ja. dann nahm das lau. Also, dann kam das in die Gänge, das Ganze. Genau, dann kam das in die Gänge. Also wir haben dann verschiedene Dates gemacht. Also bei heftigen Nächten, sage ich jetzt mal, waren das gut bis zu 8 Dates, was wir da gemacht haben. Bis zu was? 8 was? 8, also 8 Treffen. 8 Treffen? Ja. Da kam natürlich wirklich eine ganze Menge Kohle zusammen. Ja, also wie gesagt, früh oftmals, so wenn wir um 6 Uhr fertig waren, im ganzen Auto war das Geld verstreut in der Handtasche, im Handschuhfach. Wir wussten schon gar nicht mehr, wo wir die Scheine hinstecken. Aber wenn ihr da in so einer ländlichen Gegend gewohnt habt, war das doch ganz schnell, ging das doch wie ein Lauffeuer rum, dass ihr beiden genau sowas macht, oder? Es wurde immer gemunkelt. Aber nachweisen konnten sie uns nicht, weil wir haben zum Beispiel keine Fotos mit Gesichter verschickt und so weiter. Ja. Und wir waren immer zu zweit, ja. Da hat die eine auf die andere geschoben, mehr oder weniger. Aber im Endeffekt, es wurde immer vermutet, aber wir haben das sehr gut eigentlich unter Kontrolle gehalten, weil meine Freundin war zum damaligen Zeitpunkt noch verheiratet. Ach, das auch noch? Ich war alleinerziehend. Das heißt, wenn ich früh um 6 Uhr heimkam, habe ich den Babysitter heimgeschickt und musste dann eine Stunde später mein Kind in den Kindergarten bringen. Also das war schon sehr Doppelleben. So, jetzt bist du heute 33. Wie lebst du heute? Also die Preise von damals aktuell sind nicht mehr aktuell, weil dieser ganze Markt durch die osteuropäischen Länder zusammengebrochen ist. Ich bin dann meine Zeit lang, habe ich versucht, ins Domina-Gewerbe zu steigen, weil da die Preise noch besser waren. Und die Arbeit angenehmer ist wahrscheinlich? Nein. Doch? Nein. Na, du musst, als Domina musst du keinen Geschlechtsverkehr ausüben. als Domina musst du dich körperlich nicht verkaufen, aber deine Psyche. Weil in einem Domina-Studio ist ein ganz anderes Level, da wird viel... Jetzt haben wir gerade einen ganz, ganz üblen Störer in der Leitung. Oh, ja. Jetzt geht's wieder. Ja, jetzt geht's gerade wieder, ja. Als Domina ist es so, dass du da nicht deinen Körper verkaufst, sondern mehr deine Psyche. Also diese Rollenspiele, das ist ja nochmal eine ganz andere Klasse von Sexualität. Ja, klar, ist schon klar. Du musst ja schon eine starke Persönlichkeit sein, um das durchzuziehen. Ja, was machst du denn heute? Heute ist es so, dass ich von früher noch ganz viele Freier eigentlich am Start habe, schon über Jahre. Also du arbeitest nach wie vor in dem Gewerbe, alleine jetzt, bis heute? Ja. Und wie arbeitest du? Wo triffst du dich mit denen? Wo kommen die hin? Also meistens, also im Sommer ist es viel Outdoor und ansonsten sind es ja wirklich schon Stammkunden über 10 Jahre, da wo man bei denen schon privat zu Hause reingeht. Ach so. Ja. Aber das sind ja keine Männer, die verheiratet sind, das geht dann ja schlecht. Naja, oft ist die Frau nicht da nachmittags oder so. Achso, das gibt's auch. Die Frau ist einkaufen bei Aldi und dann kommst du mal schnell vorbei. Genau, weil das schon so eingespielt ist. Also. Ja. Und bist du immer noch in der Gegend, in deiner Gegend? Ja. Und du bist immer noch, natürlich, bist immer noch Mama. Ja. Und dein Kind ist jetzt schon erheblich größer. Ja, jetzt ist es 13, meine Tochter. Weiß die Tochter, was du machst? Nein. Wann wirst du es ihr sagen? Ich denke mal so vielleicht mit 16, 17 wird, also wir sind sehr offen zueinander, wenn sie dann mal dieses Alter hat, dass sie das auch verstehen kann, was das alles ist, dann werde ich das sagen, weil für mich ist es nach wie vor nichts Schlimmes. Was sagst du ihr denn, was du beruflich machst? Also es ist ja so, dass ich beruflich ganz normal arbeiten war, schon immer. Achso, du gehst auch nebenher noch normal arbeiten? Ja. Achso. Ja. Darf ich fragen, was du machst? In der Gastronomie. In der Gastronomie, okay. So, dann ist das aber ein angefüllter Tag, wenn du, ich weiß nicht, wie viele Stunden arbeitest du täglich in der Gastronomie? Das ist verschieden, aber im Schnitt so 8 Stunden. So, Wahnsinn. Und dann gehst du täglich der Prostitution nach, jeden Tag? Also aktuell nicht mehr, aber vor ein paar Jahren schon noch, ja. Und wie viele Stunden kamen dann immer noch drauf? 4, 5. Also ich hatte so einen Stundentag mit 14, 15 das ist Stunden. Das ja ein recht hartes Leben, denke ich. Ja. Das heißt, du verdienst gut Geld und hast gut Geld verdient in all den Jahren. Du hast es ja gerade auch schon erzählt, wie es anfing. Ja. Was hast du mit dem vielen Geld gemacht? Eigentlich schon für meine Tochter alles investieren. Also ich wollte nie als Alleinerziehende, dass meine Tochter sozial benachteiligt ist. Und habe da immer geguckt, dass es ihr da recht gut geht. Das heißt, du hast das Geld nicht verballert? Keine schicken Sportwagen und Nee. Keine Drogen? Nein, gar nichts. Nein. Das ist ja, also ich habe diese ganzen Jahre ohne Drogen überstanden. Das ist ja auch so selten in der Branche, man beobachtet es ja. Genau, die meisten Mädels ziehen sich dann nochmal eine Nase oder sowas, um das zu verkraften. Hast du denn in all diesen Jahren einen Freund mal gehabt? Beziehungsmäßig würde ich sagen, bin beziehungsgestört. Das liegt also daran, oder? Ja, würde ich auch sagen. Man bekommt ein ganz anderes Verhältnis zu Männern. Man sieht die nur als Objekte. Dennoch, gab es nicht immer Momente, wo du vielleicht auch Sehnsucht hast nach einer Geborgenheit, nach Zärtlichkeit, gar nicht mal nach Sexualität, aber eben nach Nähe zu einem Mann? Also die gibt mit Sicherheit, die gibt es auch oft. Aber das haben ja normale Menschen auch, dass sich die schwer tun, Menschen für eine Beziehung zu finden. Ist es das dann wert, dass du letztendlich auf Liebe verzichten musst in deinem Leben, also die Liebe zu einem Mann für diese Tätigkeit? Ist es das wert? Ich sag mal ja, weil an erster Stelle das Wohl meines Kindes steht. Es ist zwar jetzt zwiespältig, weil ich mich ja immer in eine gewisse Gefahr begebe, ja. Aber ich will, dass mein Kind mal gut geht im Leben, dass sie gefördert wird und so weiter. Und dieses kann ich nur... Ja, vielleicht darf man das alles nicht zu materiell sehen. Dem Kind, glaube ich, geht es noch viel besser, wenn die Mama wirklich von Herzen glücklich ist. Und das bist du nicht, so wie du mir das schilderst. ich bin jetzt nicht tief unglücklich oder so. Also ich habe jetzt deswegen keine Depressionen oder so, ja. Ich habe mich da mehr oder weniger abgefunden. Wer überhaupt weiß von diesem Doppelleben? Meine Mutter wusste das, ist aber leider schon verstorben. Und meine Freundin da, mit der ich da am Anfang unterwegs war. Ja, das ist klar. Was hat denn deine Mutter dazu gesagt, als sie es dann erfahren hat? Die hat sehr gefühlt geweint. Ich habe ihr dann 1.000 Euro auf den Tisch gelegt und gesagt, so Mami, jetzt kauf dir mal schöne Schuhe. Und dann war sie beruhigt? Ja, meine Mutter musste auch immer kämpfen im Leben, sage ich jetzt mal. Und dann hat sie die 1.000 Euro angeschaut. Ja, na wenn das so ist, na, dann fahren wir halt mal. Und dann beruhigt trotzdem. Verstehe. Ja, also wahrscheinlich wird sie sich... Und es hat ihr bis zuletzt ja wehgetan. Ja, ich glaube auch. Aber die hat einfach gemerkt, dass ich keine Drogen nehme, dass ich trotzdem meine Sachen mache, ja. Und von daher konnte sich da... Naja, du bist ja wirklich dann enorm fleißig, wenn du deinen normalen Job gemacht hast, so viele Jahre. Das ist ja nun auch keine leichte Arbeit, in der Gastronomie zu arbeiten und dann das andere auch noch. Wie lange soll das noch so gehen, Katrin? Habe ich keine Vorstellungen. Also auf jeden Fall die nächste Zeit weiter so. Ja, also solange es gut läuft. Also ich, wie gesagt, ich bin nicht mehr so aktiv wie früher. Aber so wie es aktuell läuft, aber, ist es ganz gut. Du hast mehrfach jetzt dein Kind erwähnt und dass dir sehr viel daran liegt, dass es deinem Kind gut geht. Das ist ja auch sehr richtig und sehr ehrenwert. Aber hab im Auge, wie du auch mit deinem Kind umgehst, was dieses Thema anbelangt. Wann du es ihr sagst, dass du es ihr rechtzeitig sagst, dass nicht jemand Fremdes ihr das sagt, dann bricht für das Mädchen die Welt zusammen. Und vor allen Dingen, wie, dass du das auch dann, wenn du es dann machst, sehr behutsam ihr beibringst, was das bedeutet. Ja. Also ich gehe mit dem ganzen Thema relativ offen um. Also wenn sie mich auch fragt, Mama, warum nehmen manche Menschen Drogen und so weiter und so weiter. Sie weiß das, wie das, also ich erkläre das immer, wie das ist, dass es einfach oft nicht einfach ist im Leben und da muss man Sachen machen, die vielleicht andere nicht verstehen. Aber wenn man selbst damit klarkommt, ist das ganz okay. Und sie ist da sehr, also sehr offener Mensch auch gegenüber Behinderten und so weiter. Also ich erziehe die wirklich offen. Okay. Sie weiß auch, dass die bei uns gibt keinen Mann in der Familie, weil ich keinen Freund habe, weil ich keinen lieb, also weil ich halt einfach, das ist einfach so, aber in der heutigen Zeit. Sie ist ja so groß geworden. Genau, sie ist damit groß geworden und für sie wahrscheinlich gar nicht so was Ungewöhnliches. Ich glaube, für sie wäre es schlimmer, wenn ich ständig einen Partnerwechsel hätte. Ja, vielleicht. Ja. Gut, Katrin, ich danke dir für deine offenen Worte, dass du uns ein bisschen in dein Leben hast blicken lassen. Gerne. Und wünsche dir alles Gute, komm gut damit klar. Und wenn du das Gefühl hast, jetzt reicht's, aber wirklich, dann zieh auch die Notbremse. Ja. Denn ich wünsche dir schon irgendwann nochmal eine gute Beziehung und ein glückliches Liebesleben auch. Und einen guten Typ einfach an deiner Seite, das wünsche ich dir. Vielen Dank, Domian. Alles Gute. Dankeschön. Tschüss, ciao. Tschüss. 0800 220 50 50, unsere Nummer, unsere Mail domian@wdr.de und hier ist Fabian und Fabian ist 22. Guten Morgen, Fabian. Guten Morgen, Domian. Hi. Hallo, Fabian. Was ist dein Thema? Mein Thema ist, ich weiß nicht, ob es vielen Leuten was sagt, Paroresis. Kommt man eher unter, kennt man wahrscheinlich eher unter schüchterne Blase. Bei mir auch noch leider im Darmbereich. Es ist so, ich kann nicht auf öffentlichen Toiletten auf Klo gehen. Also was andere für normal empfinden, so nach dem Motto, so, ach, ich muss auf Toilette, ich gehe einfach jetzt mal ins Pissoir und stelle mich da hin oder gehe vielleicht so ins Gebüsch oder nehme ins Gebüsch, geht für mich überhaupt nicht. Also auch nicht, wenn du in der Kneipe, im Restaurant bist, mal kurz pinkeln gehen, geht nicht. Geht schon, nur da muss ich so eine Technik anwenden, kommt aus dem Englischen holding breath, also sich, also die Luft anhalten. Wenn man das tut, dann entspannen sich Muskeln, die man nicht aktiv entspannen kann. Also kann ja seinen Oberarm kann man ja anspannen oder nicht, aber es gibt halt Muskeln, die kann man nicht von alleine entspannen. Und wenn man die Luft anhält, dann entspannt sich dieser Muskel. Ach, und dann, das ist ja hochinteressant. Ja. Das heißt, wenn ich die Luft anhalte, piesel ich sofort los? Nicht sofort. Also man muss es wirklich so, also ich weiß nicht, wie es anderen geht, aber ich muss es wirklich so lang machen, je nachdem, wie aufgeregt ich bin, wie angestrengt, muss ich das schon so lange anhalten, bis mir wirklich rot im Kopf wird. Was natürlich eine komische Situation ist, wenn die Männer neben dir da entspannt pinkeln und stehst da trocken mit hochrotem Kopf. so weit kommt's gar nicht, weil ich mich überhaupt nicht trauen würde, ans Bissoir zu gehen. Also da gehe ich, wirklich in der Kabine, ja, muss ich das machen, weil ich so eine soziale Phobie habe, die ist mir einfach, also wo ich mich den anderen unterordne. Das heißt, wenn ich auf der Straße gehe, mhm, und jemand kommt mir entgegen, mhm, dann gucke ich eher weg. Also ich bin dem anderen nicht gleich auf. Egal, ob das jetzt, kann auch ein 18-Jähriger, ein 15-Jähriger sein, mhm, ein 15-Jähriger. Ich fühle mich den anderen unterlegen. Und aber das verstehe ich nicht, bezogen auf die Problematik des zur Toilette gehen. Das verstehe ich nicht. Weil sich das da halt auswirkt, weil ich Angst habe, dass man mich nicht respektiert oder dass man mich explizit ja hasst, also nicht mag. Das ist ja genau die entscheidende Frage. Du gehst in ein Pissoir. Da sind, genau, Männer, die auch pinkeln wollen und die stehen, wie gesagt, entspannt da. Genau. Deine Angst ist, dass, sag's nochmal, dass diese Männer dich... Dass sie mich ja nicht niedermachen wollen, aber dass sie mich nicht als ebenbürtig sehen und eher ja Druck auf mich aus. Es ist schwer zum Schreiben, aber ich fühle mich einfach nicht... Ich fühle mich nicht normal in dem Sinne, sondern eher so unterdrückt. Obwohl das natürlich, die wollen auch nur pinkeln. De facto ist es natürlich nicht so, das ist klar, aber das hilft dir nicht weiter. Genau, mir ist vollkommen klar, dass alle anderen einfach nur auf Toilette, mhm, auf Toilette gehen und weg. Und ich fühle mich immer so als Leuchtturm, sage ich jetzt mal, dem, wo alle dann, wenn der in den Raum kommt, da ist der Fabian, der ist jetzt Zentrum des Ganzen und den machen wir jetzt nieder. So ist das immer im Kopf. Es hat ja auch was Narzisstisches, ne? Dass du denkst, alle achten jetzt auf dich und alle gucken dich an. Obwohl das stimmt, so habe ich es noch nie gesehen. Nur es macht es natürlich nicht leichter. Ja. Also andere sehen das wahrscheinlich als aufputschend, als aufwertend. Mhm. Bei mir ist es genau andersrum. Sind die Probleme bei dem kleinen und großen Geschäft gleich? Oder ist das große Geschäft noch komplizierter? Groß ist noch komplizierter, denn wenn man natürlich dauernd unter Stress steht, mhm, vielleicht kennen das manche, wenn sie im Urlaub sind, dass es dann ein bisschen schwerer fällt mit der Verdauung, mhm, dass das, mhm, alles ein bisschen stockt. Mhm. Und bei mir ist das halt so, wenn ich weiß, jetzt kommen harte Zeiten auf mich zu, wo ich nicht immer eine Toilette zur Verfügung habe, mhm, dann stelle ich natürlich auch die Verdauung um. Und dann wird das natürlich alles nochmal viel schwerer. Du stellst die Verdauung um, das bedeutet? Ja, es wird da langsamer, Verstopfung. Ach so. Und war sogar einmal so schlimm, dass ich wirklich, Schmerzen in den Beinen hatte. Mhm. Und ich habe gedacht, was ist denn das jetzt? Wie kommt das denn jetzt? Das hatte ich noch nie. Und habe ich mal gegoogelt. Es gibt Frauen, wenn sie schwanger sind, mhm, dass sie dann halt Schmerzen haben, weil das Blut abgeschnürt wird, mhm, in den, ja, Beinen. Und ja, ja, da habe ich mir auch gedacht, so, das kommt hin. Und das lag bei dir, weil du nicht verkrampft unten rum warst, dass du... Genau. Ja. Also vielleicht hätten Zäpfchen was gebracht, ja. Das heißt, wo kannst du eigentlich nur entspannt und ohne Stress zur Toilette gehen? Das ist ganz extrem an mir, also jetzt in der letzten Zeit geworden, nur zu Hause. Wohnst du alleine? Nein, ich wohne noch bei meinen Eltern. Da geht das? Da geht's, aber auch nur, wenn meine Eltern aus dem Haus sind. Also selbst die Eltern sind noch störend, wenn die im Wohnzimmer sind, mehrere Zimmer entfernt von dir vielleicht. Richtig, ich habe eine eigene Toilette, aber trotzdem die Zeit, also... Ja, pass auf, erklär es mir. Das ist ja ein Luxus. Du wohnst zu Hause und hast deine eigene Toilette. Wir haben ein eigenes Haus, ja. Okay, so, genau. Jetzt nehmen wir an, spielen wir das mal durch, deine Eltern sitzen unten. Wohnst du oben? Ich wohne im Erdgeschoss, meine Eltern sind im ersten Stock, haben die ihr Schlafzimmer und im Erdgeschoss spielt sich eigentlich das Leben ab. Okay, aber du hast deinen eigenen Bereich, du hast deine eigene Toilette. Die Eltern, genau, sind im Wohnzimmer, gucken Fernsehen, der Fernseher, richtig, läuft, da sind, genau, eh dann Nebengeräusche. Warum geht es dann auch nicht? Weil ich weiß, dass wahrscheinlich noch eine Interaktion kommt. Dass wahrscheinlich noch irgendeiner von den beiden vielleicht reinkommt und sagt, gute Nacht oder irgendwas fragt oder irgendwas ist. Ist das üblich, dass die in die Toilette reinkommen und? Nein. Aber es könnte ja sein. Es könnte sein, mhm, dass noch eine Interaktion stattfindet. Mhm. Also meistens ist es so, ich sitze vor meinem Rechner und meine Eltern kommen dann rein. So war es auf jeden Fall die letzte Zeit. Also es ändert sich jetzt ein bisschen was. kommen rein, klopfen an meiner Tür und sagen gute Nacht. Und ich sage, ja, okay. Also ich sage dann auch gute Nacht, aber es hat mich halt innerlich gestört. Und dann sind sie halt hochgegangen und dann wusste ich, okay, jetzt habe ich, ich nenne es mal Freizeit, wirklich so extrem sehe ich das. Ach so. Jetzt kann ich auf Toilette. Jetzt ist Startschuss und dann merke ich wirklich, wie mein Darm oder ja, wie ich auch immer merke, oh, könntest du mal auf Toilette gehen? Ja, und dann flutscht das. Also wirklich von jetzt auf gleich. Aber es könnte ja sein, die Eltern gehen dann ins Bett, in ihr Schlafzimmer. Es könnte ja dann immer noch eine Interaktion sein, dass deinen Eltern irgendwas einfällt und sie kommen nochmal runter und sagen, Fabian, ach übrigens, mach das mal morgen. Das ist noch nie passiert. Das ist also ich weiß. Sowas Irres hast du dann nicht auch noch im Kopf. Genau, so irre bin ich dann doch. Also wäre für dich das Entspannteste, was diese Geschichte anbelangt, wenn du eine eigene Wohnung hättest, in der du alleine wohnst. Richtig, aber da wird es nochmal ein bisschen kompliziert, weil wenn die Toilette jetzt zum Beispiel direkt am Eingang ist und dann am Haustür wäre, dann wäre es für mich schon wieder schwierig. Weil ich wüsste, okay, also so krass denke ich, geht da jetzt jemand gerade das Treppenhaus hoch? Ich weiß, andere denken jetzt wahrscheinlich, was denkt der sich denn da zusammen? Mhm. Aber für mich ist selbst derjenige, der dann im Treppenflur die Treppe hochgeht, eine Bedrohung. Also so denke ich. Ich stelle es mir ganz kompliziert vor, wenn du auf Reisen bist, im Urlaub bist. Das ist lange nicht mehr passiert. Deshalb? Ich bin viel mit meinen Eltern im Urlaub gewesen, nur in der letzten Zeit ziehe ich mich sehr viel zurück. Ich habe mein Abitur noch gemacht, vor 2 Jahren. Das habe ich aber auch nur hinbekommen, weil zufällig ich da eine gute Toilette gefunden habe, die wirklich kein anderer benutzt hat. Sonst wäre ich da auch aufgeschmissen gewesen. Ich bin in 35 Minuten Pausen, auch in 25 Minuten Pausen nach Hause gefahren, um da auf Toilette gehen zu können. Ist ja Wahnsinn. Und ich saß lange Zeit, wirklich mit 7 Stunden saß ich dann ab der 3. Stunde, musste ich auf Toilette und habe das dann bis zur 7. Stunde durchgezogen und musste dann noch mit dem Bus nach Hause fahren und saß dann natürlich im Unterricht mit einer richtig vollen Blase. Mhm. Irgendwann gewöhnt man sich dran, aber an Denken ist dann natürlich nicht. Nee, denken. Und gesund ist das auf Dauer auf keinen Fall. Ja. Deine Eltern wissen das. Meine Eltern wissen das. Was sagen die dazu? Die können das verstehen. Nur mein Vater ist dann der Schlag von Typ nach dem Motto, jetzt machen wir was dagegen, jetzt stell dich nicht so an. So ist seine Einstellung. Meine Mutter ist defensiver, nur langsam hat sie auch das Fass offen, weil ja, ein 22-Jähriger, der noch zu Hause wohnt und wo jetzt auch nicht so viel passiert, da wird man dann irgendwann mal... Ja. Ein bisschen misstrauisch oder ein bisschen ungeduldig oder so. Es kam auch die Anschuldigung, ich würde mir das Ganze ausdenken. Und dann denke ich nur, was geht denn bei euch ab? Mhm. Was ist denn da los? Also ja. Eine Freundin hast du nicht? Ich hatte welche, 2 Stück. Da ging es dann aber halt so, natürlich, was will man anfangen, wenn man, also ich bin sozial auch ein bisschen zurück, das kommt noch dazu. Also ich denke mir immer, das hat, so wie es jetzt ist, ist es auch gekommen, weil ich mich in der Zeit der Pubertät ziemlich viel zurückgezogen habe. Mhm. Und Freundin hatte ich, aber irgendwann... dann auch alles verbunden mit vielen Komplikationen und es ist dann... Ja. Hat sich wieder aufgelöst. Wie lange hast du diese Geschichte schon? Also es fing ja, sowas kommt ja nicht von jetzt auf gleich. Das heißt, angefangen das zu merken, dass ich nicht auf Toilette konnte, 7., 8. Klasse ungefähr. So lange schon. Genau, es gab ein paar Vorfälle, die ich wahrscheinlich, die mein Gehirn dazu verwogen haben, meine soziale Phobie darauf, auf die Toilette zu lenken. Also Fabian, ich rate dir äußerst dringend zu einem Psychotherapeuten. Habe ich schon. Also ich habe schon ich war schon in der Reha, ich hatte auch eine Gesprächstherapie von 16 bis 22 Jahre, von bis 21 Jahre. Hat leider nicht viel gebracht. Und jetzt bin ich gerade in einer Verhaltenstherapie, also um das umzusetzen, was ich so gelernt habe, was ich so über mich in der Gesprächstherapie erfahren habe, sonst könnte ich das jetzt auch nicht so alles. Ich möchte gerne, ich biete es dir an und würde es auch gut finden, wenn du mit meiner Psychologin nochmal sprichst, die bei mir im Hintergrund arbeitet, die hat das Gespräch jetzt auch mitgehört. Ja. Vielleicht kann sie dir noch einen Impuls geben. Denn da musst du dran arbeiten, da muss etwas geschehen, sonst wirst du immer mehr versklavt von diesem zwanghaften Verhalten. Ja. Das wird dein ganzes Leben blockieren und das darf nicht sein. Ja. Fabian, dann bitte ich dich aufzulegen und die Magdalena, meine Psychologin, wird sich gleich bei dir melden. Super, vielen lieben Dank. Ich drücke alle Daumen und wünsche alles Gute, dass es bald besser geht. Jo, dankeschön. Tschüss, tschüss, ciao. Fabian, ciao. 0800 220 50 50, 1 Uhr. 24 haben wir. Und hier ist Jasmin. Jasmin ist 29. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Liebe Jasmin, guten Morgen. Was ist denn dein Thema? Also mein Thema ist, dass ich momentan ein großes Problem habe, das gerade mein ganzes Leben zerstört und kein Mensch kann mir helfen. Erzähl mir von dem Problem. Und zwar, ich leide unter einer Körperausdünstung, ja, mhm. Wo ich keine Erklärung habe, woher das kommt, von was das kommt, ja. Ich war auch bei zig Ärzten, die konnten mir auch nicht helfen, weil sie angeblich nichts davon mitbekommen. Wo dunstest du denn aus? Das weiß ich selber nicht, weil ich, sagen wir mal so, wenn ich an den Klamotten rieche, ja, rieche ich einfach nur das Waschmittel, nur frisches, ja. Mhm. Ich habe das Problem schon seit 17 Jahren. Das fing so ungefähr mit 13 an, 12. Also mit der Pubertät? Genau. Mhm. Und das Schlimme ist, es riecht nicht nach Schweiß, ja. Es riecht nach Urin, nach Fäkalien und Erbrochenem. Also ich kann auch nicht mal anhand der Gerüche wissen, woher das kommt. Ja? Dunstet die Haut das aus? Die gesamte Haut? Ich weiß Haut? Es nicht. Also es ist jetzt nicht speziell unterm Arm oder im Intimbereich oder an Füßen, an diesen speziellen Stellen. Nein, unter den Armen, wenn man geschwitzt hat, riecht es nach Schweiß. Ganz normal. Oh, also ganz normal. Wenn du auf der Armoberfläche zum Beispiel direkt riechst, was riechst du? Nichts, es riecht nach nichts. Aber wann riecht es denn nach Erbrochenem und Urin? Also erstmal, ich habe mich im Internet erkundigt, um zu gucken, was oder wohl, ob jemand anderes das Problem hat. Und da habe ich gesehen, dass viele Menschen dieses Problem haben, aber keine Lösung bis jetzt gefunden haben. Auch bei Ärzten genau die gleiche Situation. Okay, beschreib mir dich nochmal. Ich habe es ja immer noch nicht verstanden. Wann, also wenn du mit der Nase an die Haut gehst und es nicht riechst, wenn du unterm Arm nichts riechst, wo und wann riechst du denn was? Genau, und das ist das Problem. Sobald ich bei Ärzten gehe, dass ich denen das Problem beschreibe, mhm. ja, sagen sie mir, dass sie nichts riechen. Sobald ich auf Arbeit bin, in der U-Bahn, beim Aufstehen, nach der Arbeit, ist es komplett so, dass ich öfters meine Jobs verloren habe deswegen. Aber noch ja? noch mal. Ich wiederhole es jetzt nochmal. An all diesen Stellen riechst du nichts. Auch die Wäsche riecht frisch gewaschen. Ja. Wo riechst du das denn dann? Ja, Keine Ahnung. Ich habe sogar Leute darum gebeten, an mir zu riechen, einfach zu wissen, woher das kommt. Und die Leute riechen nichts. Aber es ist definitiv von mir. Das ist schon seit 17 Jahren lang so. Aber wo riechst du es denn, wenn du da stehst und es nicht an dir riechst? Ist es plötzlich irgendwie in der Luft oder was? Also es muss irgendeine Gasausdünstung sein oder keine Ahnung. Also es gibt auch tausend Möglichkeiten, warum das so ist. Zum Beispiel gibt es bestimmte Krankheiten, die über die Atemluft zum Beispiel ausgeschieden werden oder zum Beispiel. Aber du hast keinen schlechten Atem. Nein, mhm. Das ist es. Nein, ich habe andere Leute neu machen. Und andere Leute riechen das auch. Ja. Außer den Ärzten. Außer die Ärzte, genau. Und das ist mein Problem. Ich traue mich, keine Beziehung anzufangen. Ich traue mich, nicht unter die Menschen zu gehen. Also ich habe momentan einen Minijob da, wo ich nur ein paar Stunden da bin, ein paar Mal in der Woche. Und es ist wirklich die Hölle. Ja? Jeden Tag das gleiche Problem, jeden Tag das gleiche Problem. Und Sie müssen sich vorstellen, wenn man 2 Stunden lang im Bad verbracht hat, ja, dass man nach einer halben Stunde so extrem riechen kann, dass eine ganze Menschenmasse davon belästigt wird, ja, okay, das aber macht wenn du, mir Angst. Okay, aber wenn es so dramatisch ist, dann geh doch nach einer halben Stunde, wenn das nach einer halben Stunde schon so schlimm ist, direkt zum Arzt, damit der das riecht. Das kann doch nicht sein, dass alle um dich herum das riechen, nur der Arzt nicht. Das gibt's doch nicht. Das ist, und genau das macht mich wahnsinnig. Ja, also man hat mich auch spezifisch darauf angesprochen. Ja, es ist nicht so, dass ich mir das einbilde oder so. Ich war auch 2 Jahre lang in Therapie. Ja, die Therapeutin hat 2 Jahre lang nichts mitbekommen. Ja, mitbekommen von was? Von dem Geruch? Genau, genau. Und dann war ich in einer Klinik gewesen speziell. Das war eine psychosomatische Klinik, weil die dachten, vielleicht ist das psychisch bedingt, dass es vielleicht eine Angstsituation ist, die das möglicherweise hervorrufen kann. Ja. Da hat man auch nichts festgestellt. Da war ich sogar einen Monat da drinnen. Ja. Aber das gibt doch keinen Sinn. Wenn du sagst, du gehst arbeiten und die Arbeitskollegen schneiden dich, weil du jeden Tag stinkst. Und dann bist du wochenlang in einer Klinik und da stinkst du nicht? Moment mal, das ist jetzt der Punkt. Und da wollte ich einfach wissen, ob die ehrlich zu mir sind. Da hatte ich meine Partnergenossin gesagt, sie soll bitte dem Arzt sagen, dass es im Zimmer komisch riecht. Ja. Also die Frau, und die mit dir im Zimmer lag. Genau, genau. Und ich hatte ja davor mit dem Arzt gesprochen, vor dem Aufenthalt, dass man ehrlich zu mir sein soll und dass man mir das dann direkt sagen soll. Mhm. Das hat sie auch gemacht. Aber kein Arzt hat irgendwas erwähnt. Ja. Kein Arzt möchte mir irgendwie helfen, das Problem zu lösen. Das klingt so nach Verschwörungstheorie. Das glaube ich dir nicht. Das gibt es nicht, dass kein Arzt dir nicht dir helfen will. Das glaube ich nicht. Es hat irgendeine andere Verwicklung. Moment, ich hab ein Mädchen getroffen, die genau das gleiche Problem hat, ja. Und viele sagen ja immer, dass es im Unterbewusstsein ist, dass so etwas kommt, dass man aus Angst oder Panik sowas hat, ne? Mhm. Aber anhand des Geruches würde ich mal sagen, dass es irgendwas Gesundheitliches ist, dass irgendwas nicht gesund ist. Ne? Okay. Ich habe mich mit der zusammengetan, ja, und sie sagt mir, dass sie das auch gerochen hat. Und ich bei ihr. Also sie ist mittlerweile halt viel jünger als ich und sie nimmt das nicht so ernst. Sie lacht darüber. Okay, kommen wir nochmal auf dich zurück. Wenn du, was du gerade gesagt hast, du liegst in der Klinik, du hast eine Bettnachbarin. Die Bettnachbarin riecht das, also riecht es im Zimmer. Die hat das so bestätigt. So, und dann kommt ein Arzt rein und sagt, nein, hier riecht es nicht? Nein, sie sollte das denen sagen, ja, damit die später mir sagen, ob sich irgendjemand beschwert hat über den Geruch. Weil der Arzt ist ja nicht 24 Stunden im Zimmer. Der sollte ja einfach nur die Information sagen, falls sich irgendjemand oder falls wenn es denn doch dann in dem Moment wirklich gestunken hat, dann ruft man doch einen Arzt und sagt, hier, jetzt kommen Sie mal her, jetzt ist es hier. Das ist nicht so einfach, weil der Arzt ist ja nur eine bestimmte Zeit aber wenn du viele Wochen da bist, also. Ich finde auch komisch, wenn du lange in einer Therapie warst und regelmäßig dorthin gegangen bist und eine Therapie dauert in der Regel eine Dreiviertelstunde, eine Stunde und da ist es auch nie aufgetreten. Aber wenn du in ein Büro gehst und da taucht es sofort auf. Ja, also ich muss dir ganz ehrlich sagen, das ist das, was mich wahnsinnig macht. Erstens. Zweitens, das Problem existiert. Und wie gesagt, also ich habe jeden Tag mit demselben Problem zu kämpfen. Jeden Tag. Mhm. Also mein Chef hat das mitbekommen auch. Heute zum Beispiel hat er mich darauf angesprochen. Und ich habe ihm einfach gesagt, dass ich momentan eine Entgiftungskur mache und dass es bald vorbei ist. Mhm. Ja. Aber ich habe wirklich auf Dauer ständig meine Jobs zu wechseln. Immer das gleiche Problem deswegen. Mhm. Und ich habe schon im Internet gelesen, dass eine Frau 55 Jahre alt ist und dieses Problem genau exakt das hat. Okay. Und kein Arzt wollte ihr helfen. Ja. Nein, Jasmin, das lasse ich nicht gelten. Kein Arzt wollte ihr helfen. Das ist Quatsch, das gibt es nicht. Also die schicken wirklich einem immer wieder und sagt, man bildet es sich ein. Dann bist du bisher an die falschen Ärzte geraten, aber ein Arzt, die will dir nicht helfen, das ist Unsinn. Vielleicht ist es ja wirklich ein tiefes psychologisches Ding, was da bei dir abläuft. Warst du bei einem Psychiater auch schon mal? Ich war mit 18 da gewesen, 2 Jahre lang, circa sogar mehr, 2,5 Jahre. Und ich habe immer wieder das gleiche Problem beschrieben, das, was ich Ihnen gerade erzähle. Und auch über diesen langen Zeitraum hat der Psychiater nichts gemerkt. Ich sag mal so, meine Familie hat das ja auch mitgekriegt. Und das Problem ist, dass meine Familie mein Freundeskreis es immer auf etwas anderes bezieht. Mhm. Beispielsweise, ich bin in der U-Bahn und es fängt an, ja? Dann denkt kein Mensch, weil die Leute wissen, wie hygienisch ich bin und wie ich sehr auf meine Hygiene achte, dass es dann von mir kommt. Wie oft wäschst oder duschst du dich am Tag? Also mindestens zweimal. Mhm. Mindestens zweimal. So, Jasmin, ich bin wirklich immer noch auf der psychischen Spur. Deswegen möchte ich gerne dir anbieten, dass du ein Gespräch mit meiner Psychologin führst, die hier im Hintergrund arbeitet. Du kannst ja nur gewinnen, denn es ist ja für dich völlig unverbindlich. Ja. Vielleicht kann sie dir in eine Weiche stellen oder zumindest eine Richtung sagen, wohin du dich wenden könntest. Es ist ein komplexes Problem, das ist mir schon klar. Wo immer es auch verwurzelt sein mag, deswegen muss man da jetzt mit allen Mitteln rangehen, weil das stelle ich mir für dich ja auch sehr belastend vor. Ja, und ich muss auch wirklich sagen, auch in schönen Situationen, also wo wirklich kein Stress war und nichts und es tritt auf, das war eigentlich für mich eigentlich Tatsache, dass es nichts Psychologisches sein kann. Mhm. Also man sagt ja mehr, in Angstsituationen erlebt man sowas oder in Panikzuständen. Im Gegenteil, also ich habe wirklich, vielleicht ist es noch komplexer. Ich schlage vor, die Magdalena, meine Psychologin, beschäftigt sich jetzt mal damit. Und dann gucken wir weiter. Und ich drücke die Daumen, dass wir dir vielleicht ein bisschen helfen können. Das würde mich sehr freuen. Das wäre super. Ja. Das wäre super. Liebe Jasmin, da bitte ich dich aufzulegen und du wirst gleich von uns zurückgerufen. Vielen Dank. Dankeschön. Alles Gute und ich drücke dir Daumen. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Tschüss. So, und jetzt geht's weiter mit dem Wolfgang und der ist 54. Guten Morgen, Wolfgang. Ja, schönen guten Tag, Dorian. Hallo, schön, dich mal erreicht zu haben. Ich gucke deine Sendung auch schon 20 Jahre. Das freut mich sehr, Wolfgang. Ja, ich bin ein großer Fan von dir. Vielen Dank. Und ich habe eine Geschichte, die ganz schlimm, weil ich meinen Lebenspartner vor 2 Wochen verloren habe. Oh, das tut mir leid, vor 2 Wochen. Das heißt, du bist knapp 2 Wochen, also in der Nacht vom 14. auf den 15. Oktober. Und zwar war das Folgendes, ich hatte ihn 2 Wochen nicht gesehen, ich war krank gewesen, hatte Grippe gehabt. Und dann hatten wir uns das Wochenende zum ersten Mal wieder gesehen, weil ich am Wochenende immer bei ihm schlafe. Mhm. Und dann waren wir essen gewesen, noch spät abends. Und als wir dann nach Hause kamen, da wollten wir noch ein bisschen Sex machen. Und als wir dann fertig waren, sagte er zu mir, ich fühle mich irgendwie nicht wohl. Mhm. Also mir geht's irgendwie so übel. Und dann ist er auf Toilette gerannt, hat seine Kreislauftropfen geholt. Er hatte mir ein paar Tage vorher erzählt, dass er Herzprobleme hat. Mhm. Naja, und dann setzt er sich auf die Toilette. Ihm wird übel und auf einmal, ich gebe ihm die Kreislauftropfen mit dem Glas in die Hand und auf einmal fällt das Glas aus der Hand und er bricht voll mit dem Glas zusammen. Ach. Auf den Boden, knallt auf den Boden, wie ein Stein. Mhm. Läuft blau an, der ganze Körper, ich bin noch so aufgeregt, läuft ganz blau an und ich rufe gleich 112 an, also Feuerwehr, und die sagten mir, ich sagte, mein Freund ist zusammengebrochen, ich glaube, ein Herzinfarkt. Und wir kommen sofort. Ich soll den Kopf etwas zur Seite reden, was gar nicht mehr ging, weil er war kaum irgendwie zu bewegen, weil er so schwer war. Mhm. Ich vermute mal, dass er da wohl wahrscheinlich schon tot war. Mhm. Ich weiß es eben nicht genau. Jedenfalls kamen die dann auch, so nach 10 Minuten, und dann haben die 1 Stunde lang ihn reanimiert. In der Wohnung? In der Wohnung, der lag auf dem Flur. Mhm. Da haben sie ihn rausgezogen. Und meine Nachbarin kam hoch und sagte, Mensch, das ist ja ganz dramatisch, was ist denn hier passiert? Und er sagte, dann setz dich hin, bleib nicht stehen, guck da nicht hin. Und dann haben sie immer gepumpt, auch noch mit diesem Defibrillator mal rauf. Und dann ist er mir dann nach einer Stunde verstorben. Es war nichts mehr zu machen. Nee. Die haben ihn nicht mehr mit ins Krankenhaus genommen. Nee, er war ja Arzt selber und hatte eine eigene Hautarztpraxis in Hamburg. Mhm. Das heißt, du hast gerade gesagt, er hat dir ganz kurz davor gesagt, dass er Herzprobleme hat? Ja, das hat er mir ein paar Tage vorher gesagt. Und kurz bevor er umgekippt, hat er noch gesagt, ich hab dich lieb. Ich nehme mal an, er hat gewusst, dass da irgendwas im Gange war, dass da irgendwas nicht stimmte. Mhm. Es war ganz dramatisch und er ist dann eben auch nicht wieder aufgewacht. Ne? Und was ich bis heute nicht begreifen kann. Wie alt ist dein Freund geworden, Wolfgang? Boah, der war gerade mal 3 Jahre älter, 57. 57, kein Alter. Nee. Wir hatten noch so viel vorgehabt. Wir wollten nächstes Jahr nach England und jetzt sind die ganzen Pläne durchkreuzt und gestern ist er beerdigt worden. Er war ja auch noch in der Studentenverbindung gewesen und... Ja. Wie lange wart ihr zusammen gewesen? 18 Jahre. 18 Jahre? Mhm. Kennen tue ich ihn sogar schon 23 Jahre. Also eine ganz, ganz tiefe alte Verbindung. Ja, natürlich. Aber ihr habt nicht zusammen gewohnt? Nein, wir haben getrennt gewohnt. Wir wollten in eine gemeinsame Wohnung ziehen. Das sollte an der Alster gewesen sein. Und die kostete auch richtig. Das war eine richtig teure Wohnung gewesen. Jetzt ist, hat der Tod alles verändert. Hat ja, das Leben komplett umgekrempelt. Deswegen auch eine psychologische Behandlung, mhm. weil ich brauche das jetzt irgendwie auch mit den Arzthelfern, treffe ich mich jeden Tag, die sind ja jetzt auch arbeitslos, er war der Chef. Mhm. Und ich bin, die sind auch völlig fertig, weil sie das war eine Familie. Habt ihr mal, ihr beiden, ihr wart ja nun so eng vertraut miteinander, ja. habt ihr über so etwas mal gesprochen und über den Tod? Wenn haben wir mal, aber ich bin da nicht irgendwie jetzt irgendwie, was das Geld anbetrifft, abgesichert. Das auch nicht. Nee. Also, der hat ja nicht selber geglaubt, dass er so schnell stirbt, ne? Aber das mit anzusehen, wie der eigene Freund da am... Ich wollte gerade sagen, ich finde es schon schlimm genug, dass du deinen Freund verloren hast, aber du hast ja diesen Todeskampf oder diesen Kampf um sein Leben dann noch eine halbe Stunde oder was du gerade sagtest, wie lange das gedauert hat, ja, noch das mit ging angesehen. Es ging ziemlich schnell. Meine Nachbarin hat immer den Puls gefühlt und sagte, während ich telefonierte mit den Rettungshelfern, war er schon irgendwie kühl und hatte irgendwie auch keine, er röchelte immer noch, weil da kommen ja auch noch Geräusche aus dem Körper raus. Das war grauenhaft, sowas habe ich noch nie erlebt, dass das so schnell gehen kann, dass das Leben so schnell zu Ende gehen kann. Also vermutlich war es ein Schlaganfall oder ein Herzinfarkt. Ich denke mal auch Hirnschlag, was die Feste, da sind ja auch noch, die haben dauernd mit Absauggeräten versucht, noch irgendwie was zu retten, aber dann kam auch Blut aus dem Mund, dann sind wohl Adern geplatzt. Durch die Reanimierung, weil die immer auf die Brust drauf gedrückt haben. Yeah. Da hörte man ja auch immer so komische Absauggeräusche. Und da sagte ja, wenn der, weil da waren Essensreste in die Luftröhre gegangen. Also ist erstickt. Das war jetzt vor 2 Wochen, hast du gesagt. War schon knapp zwei Wochen. War die Beerdigung schon? Die war gestern, ja. Die war gestern. Mhm. Wie hast du das erlebt? Ja, sehr viel geweint. Und die Schwester ist ein Jahr vorher gestorben. Und er hatte ja nur die eine Schwester und jetzt liegt er genau neben der Schwester im Grab. Das war eine Erdbestattung. Das heißt, neben der Trauer kommen jetzt auch noch materielle Überlegungen. Ja, und eine ganze Flut. Die Praxis muss ja irgendwie übernommen werden und da müssen ja auch noch rechtliche Schritte eingeleitet werden über die Kassenärztliche Vereinigung. Aber de facto, wenn ihr nichts schriftlich hinterlegt habt oder festgemacht habt, hast du ja gar nichts zu sagen. Eigentlich, nee, das läuft alles über die Mutter. Hast du was für ein Verhältnis hast du zu der Mutter? Ein gutes, ein sehr gutes. Und ich kümmere mich jetzt richtig eng mit ihr und ich bin auch fahre mit ihr nächstes Jahr wieder an Gardasee runter und wir wollen das weitermachen. Also es darf irgendwie nicht aufhören jetzt. Wir müssen noch enger zusammenrücken jetzt und tu alles für sie jetzt. Ich glaube auch, Wolfgang, dass du im Moment unter Schock noch stehst. Ja, ich auch noch, wenn ich davon erzähle und muss auch weinen. Ja. Und du hast ja jetzt schon Hilfe, psychologische Hilfe gesucht. Ja, habe ich schon. Hab ich. Die Leitung ist übrigens nicht so richtig gut zwischen uns beiden. Nee? Ja. Ich höre dich aber gut. Ja, es macht immer so ein komisches Geräusch zwischendurch. Gibt es einen gemeinsamen Freundeskreis? Doch, wir haben doch noch viele Freunde und alle Freunde wissen es ja noch gar nicht, weil wir noch Freunde in Frankfurt haben, von denen ich gar nicht die Telefonnummern habe. Ich muss jetzt auch viel Schreibmaterial raussuchen, was Versicherung anbetrifft, die er abgeschlossen hat. Da muss jetzt noch viel, viel gemacht werden, viel Formalitäten. Das heißt, du bist jetzt erstmal eine ganze Weile mit diesen Dingen beschäftigt. Ja. Und ja. dann kommt die stille Trauer. Ja, und ich habe vor dem tiefen Loch, weil die Freundin sagte zu mir, du wirst wahrscheinlich irgendwann in ein Loch fallen, weil wir waren schon wie eine Ehe, so dicht zusammen und er fehlt mir jetzt richtig schon. Also. Naja, das ist ja auch völlig normal. Das ist ja völlig normal. Aber du hast intuitiv das Richtige gemacht. Du hast ja schon mal Hilfe gesucht. Ja, klar. Vielleicht wäre es auch noch ganz gut, ihr wohnt in Hamburg, sagst du? Ja. Wenn du überlegst, wenn es ein bisschen ruhiger ist, vielleicht noch in eine Trauergruppe zu gehen. Ich bin jetzt noch am Überlegen. Ich bin aber jetzt im Einzelgespräch mit meinem Psychiater, den ich auch schon 17 Jahre kenne. Und der kennt mich ja auch genau. Er sagt ja auch, du musst jetzt ganz kühlen Kopf bewahren. Ich habe auch Beruhigungstropfen bekommen, damit ich nicht zu aufgeregt bin. Und ich kann noch gar keinen klaren Kopf haben. Ich muss das Schritt für Schritt machen, weil ich noch völlig durcheinander bin. Ich meine, das kannst du dir als Option ja offen lassen, eventuell in eine Gruppe zu gehen. Wenn ich nicht mehr auf... Die schlimmste Zeit ist immer morgens. Heute Morgen hatte ich das auch gehabt, da hatte ich richtige Depressionen gehabt. Da gucke ich immer das Bild an, wo wir als glückliches Paar da in der Wohnung sitzen. Genau da, wo es passiert ist. Und dann kriege ich ganz schlimme Zustände und dann rufe ich immer in der Praxis an, weil ich ihn morgens immer angerufen habe um die Zeit. Aber weil ich das so gewohnt war, diese Rituale, die muss man irgendwie beibehalten, sonst drehe ich durch. Also dann Und da haben die Arzthelferin zu mir ganz lieb gesagt, komm vorbei, wir nehmen dich in den Arm. Mhm. Wolfgang, mir tut es sehr, sehr leid, dass du deinen Freund verloren hast. Ja. Und dieser Schock ist wirklich, das kann jeder nachvollziehen, der das schon mal erlebt hat. Mir war das wichtig, dir das mal mitzuteilen, weil ich... Ja, ich wünsche dir ganz viel Zuversicht und Kraft. Ja. Und ich mache dir noch das Angebot, dass wir dich nochmal anrufen und dir vielleicht gerne, ein paar Trauergruppen in Hamburg nennen, damit wenn du das Bedürfnis hast, dann kannst du sofort dorthin gehen. Gerne. Und könnte ich noch ein Autogramm von dir haben? Ja, natürlich, sehr gerne. Du gibst dann deine Anschrift meiner Psychologin. Das mache ich. Alles Gute von Herzen. Klar. Vielen Dank. Tschüss, mein Lieber. Tschüss, ciao. Tschüss. Hier ist Oliver. Oliver ist 46. Guten Morgen. Hallo. Hallo, Oliver. Florian. Hi. Ja, im Gegensatz zu meinen Vorrednern bin ich sehr entspannt. Das höre ich schon. Ja, obwohl meine Mutter morgen beerdigt wird. Und der Hintergrund ist eigentlich, dass ich seit meinem Schlaganfall im Prinzip nichts mehr spüre. Wann hattest du einen Schlaganfall? Am 12. Januar 2012. Mit jungen Jahren bekommen? Mit 42. Naja. Mhm. Und welche Folgen hat dieser Schlaganfall hauptsächlich für dich? Also körperlich gesehen ist der rechte Arm gelähmt, also ich Taubheitsgefühl äußerlich und der rechte Bereich des Gesichtes, kann man sagen. Also die linke Hemisphäre war betroffen, die rechte Seite ist dann dementsprechend dann betroffen körperlich. Aber das sieht man mir Gott sei Dank nicht mehr so an. Mhm. Ich gebe mir große Mühe, das mehr oder weniger zu kaschieren. Konntest du denn in deinen, zum Beispiel in dein Berufsleben wieder zurückgehen? Also ich bin Handwerker, Elektroinstallateur. Ja. Bin aber jetzt in einem Forschungszentrum und arbeite da im Sicherheitsbereich. Ich mache elektrische Prüfungen und so weiter. Das kann man auch machen mit diesen Handicaps, sage ich jetzt mal. Ja. So, und du hast gerade gesagt, du empfindest ganz wenig seit diesem Schlaganfall? Gar nichts. Gar nichts? Also unterschwellig. Ich versuche, viele Sachen nachzuahmen. Freude, ich habe noch nie geweint. Also seit diesem Tag habe ich nicht eine Träne vergossen, nichts. Mhm. Ich habe keine Angst. Freust du dich? Kannst du dich freuen? Nein. Auch nicht, es ist alles also, immer ein Level. Ich sehe schon mal was Lustiges, dann finde ich das auch irgendwie gut, aber nicht wirklich. Also ich reagiere praktisch rein mechanisch. Ich sag mal, wenn ich zum Beispiel auf der Autobahn bin, habe ich auch schon erklärt, vielen Leuten, wenn jemand vor mir bremst, kriegt man normalerweise einen Schock und denkt, oh, da ist da jemand. Ich kann super reagieren, aber ohne Gefühl. Also ich mache das ganz toll. Also du hast dann auch kein Stressgefühl? Null. Du bremst, weil man bremsen muss und dann ist gut? Sogar hervorragend. Ich kann mir alles merken, ich kann mir verdammt viel merken seitdem. Das ist fantastisch. Also ich bin also auch nicht traurig, weil früher sehr sensibel. Mhm. Aber an der Depression würde ich jetzt nie erkranken oder ich würde auch nicht traurig sein. So, jetzt ist, was du gerade gesagt hast, deine Mutter verstorben. Das ist ja mit das Schlimmste, was einem als Kind passieren kann, wenn die Mutter stirbt. Genau. Und mein Bruder, meine Schwester, ich habe noch Geschwister, sind mir um den Hals gefallen, mein Vater am Weinen. Ich habe den genommen und denke, das ist so ungünstig, das ist aber nicht gut. Mhm. So in der Form. Ist die Mutter plötzlich? Meine Mutter. Ist sie plötzlich verstorben? Sie ist an einem resistenten Keim verstorben, beziehungsweise hat eine Sepsis bekommen anschließend. Nierenversagen, Dialyse. Und war weswegen ins Krankenhaus gekommen? Wo hat sie? Eigentlich nur wegen einem offenen Fuß. Ach so, und dann hat sich das so weiterentwickelt, wie man das traurigerweise oft hört. Ja, das ist halt so, sag ich mal, sie ist entgleist, insulinmäßig. Ja. Dann hat sie eine Nekrose bekommen. Ich kann die ganze Krankenakte wunderbar darstellen. Und du hast es alles sachlich aufgenommen, selbst die Todesnachricht, und du empfindest keine Trauer. Nichts. Gar nichts. Ich war sogar, wir mussten zum Krankenhaus kommen, wir durften sie nochmal sehen, die haben sie also ein bisschen hergerichtet. Mein Vater stand neben mir, der Bruder wollte gar nicht rein, was ich vielleicht auch verstehen kann, der ist auch sehr sensibel. Die Tante, und ich habe sie gesehen und denke, okay, sie hat jetzt keine Schmerzen mehr. Also du siehst das ganz pragmatisch. Das kann, es kann ja wirklich sein, dass in deinem Gehirn Regionen durch den Schlaganfall zerstört worden sind, die zum Beispiel für Empathie zuständig sind oder die Freude empfinden, dass die einfach zerstört sind, diese Zellen, und du das deshalb nicht mehr so empfinden kannst. Das habe ich auch mal, ich habe mal eine E-Mail zum Charité in Berlin geschickt, diese neurologische Abteilung und die sagen, solche Fälle gibt es tatsächlich, in der manchmal stärker ausgeprägt und manchmal halt weniger. Nur es ist eigentlich traurig in Anführungszeichen. Man lebt es lebt sich äußerst gut, man hat keine Angst, nichts berührt einen. Wenn ich die Tagesschau sehe, es berührt mich nicht. Also Kriege, Erdbeben, all die Sachen, wo man denkt, oh Gott, die armen Kinder, heute sind eine Schule bombardiert worden. Genau, sogar die eigene Person ist unwichtig. Also sogar ich bin völlig unwichtig. Nun könnte man ja eigentlich denken, ganz cool betrachtet, das ist ja gar nicht so schlecht. Es kommt nichts an dich ran und nichts kann dich irgendwie erschüttern. Andererseits kannst du auch keine große Freude und Euphorie oder Liebe erleben. Das macht mir große Probleme. Es wäre schön, wenn ich einmal weinen könnte oder wieder mal eine Freundin hätte. Genau, Stichwort Liebe. Du bist nicht in einer Beziehung. Nein. Die Frage ist, ob du dich überhaupt verlieben könntest. Das ist ja das Problem. Die Freundin hat sich nach dem Schlaganfall von mir getrennt. Und ich dachte, um Gottes Willen, warum? Ich ahne langsam, warum. Mhm. Ich glaube, ich war wie ein Eisblock für sie. Kannst du dich denn an das Gefühl einer Euphorie, einer Freude oder an das Gefühl von Traurigkeit erinnern, was das war früher? Ja, ich bin dauernd Bilder am Gucken von meiner Mutter. Ich habe damals schrecklich geweint, wo meine Oma und Opa verstorben sind. Und ich sitze vor, jetzt gerade, ich habe die Bilder von meiner Mutter und ich denke, ich muss doch was fühlen. Mhm. Ich muss doch irgendwie eine Verbindung aufbauen. Wenn die in ich habe die wahnsinnig gerne gehabt. Ich war ein Mamakind. Wenn die in der Charité das so gesagt haben, dass das schon vorkommen kann nach einem Schlaganfall, haben die sich weiter geäußert, ob man das doch therapieren kann, ob man das wieder rückgängig machen kann? Es soll Neuropsychologen geben, habe ich gehört, die so ein bisschen drauf spezialisiert sind, aber sind sehr rar. Mhm. Und da alles wunderbar lief bisher, habe ich mich auch nicht großartig, beschäftigt oder auseinandergesetzt. Das Problem ist wirklich, jetzt dieser GAU, der jetzt eingetreten ist, der die Beerdigung, und ich stehe morgen auf am Grab und weiß nicht, was ich machen soll. Alle denken wahrscheinlich, ich bin Eisklotz oder was hat der denn? Aber deine Familie, vor allen Dingen deine engere Umgebung, hast du denen das nicht so begreiflich machen können? Ich habe es versucht, einigen zu erklären, ob sie es verstanden haben. Also die Geschwister zum Beispiel? Geschwister, genau. Der Schwester habe ich es mal erklärt, dem Bruder auch irgendwie, aber die können sich da auch nicht reinversetzen. Was so ein Schlaganfall in jemanden hervorrufen kann, ist ja Wahnsinn. Eigentlich. Aber eigentlich ist es ja relativ logisch erklärbar, dass man sagt, der Schlaganfall hat diese Gehirnregion einfach zerstört. Irgendwelche Synapsen werden anders verflochten, beziehungsweise haben sich geändert. Und ich glaube, das kann man nicht alles wieder regenerieren. Ne? Das, so wie es aussieht, nicht. Andererseits habe ich ja natürlich wieder viele Dinge, die ich äußerst gut jetzt kann. Ich kann mir wahnsinnig viel merken. Es ist... Die Ärzte, mit denen ich gesprochen habe, die sagten, ob ich vom Fach wäre. Ich sage, nein. Ich habe mir das einfach angeguckt und ja, die dachten, das kann doch nicht sein. Ich weiß, was die für jedes Medikament, Propofol, sedierende Medikamente, ich habe Natriumchlorid, Insulin, alles weiß ich, was sie da hängen hatte. Es ist wirklich die Frage, ob du damit leben kannst oder ob du doch auf Dauer, Stichwort Liebe, ein Manko empfindest. Das ist die Frage. Es fehlt was. Ich merke, dass ich einsam bin irgendwo. So, und dann würde ich an deiner Stelle, wenn es da diesen Neuropsychologen oder wie man das nennt, wenn es da welche gibt, die sich damit beschäftigen, dann würde ich mal aber alles dran setzen, mal mit so einem Menschen zu sprechen oder in Behandlung zu kommen sogar. Ich merke das ja. Ich hätte mich wahrscheinlich noch nicht wieder damit auseinandergesetzt, wenn die Mutter jetzt nicht verstorben wäre, wo ich dich wirklich früher geliebt habe ohne Ende. Das war meine Mama im Prinzip. Ich war, wie gesagt, wirklich ein richtiges Mamakind und ich war sehr sensibel, ein sehr sensibler Mensch. Oliver, vielleicht hat der ein oder andere von unseren Zuschauern und Zuhörern ja eine ähnliche Erfahrung gemacht. Und hat vielleicht sogar eine Idee oder eine Erfahrung später auch gemacht, wie er damit umgegangen ist. Wenn du magst, können wir versuchen, da vielleicht auch einen Kontakt herzustellen. Es wäre sehr schön, wenn das möglich ist, dass man vielleicht sich mal mit solchen Leuten auch mal auseinandersetzt. Genau, und vielleicht gibt es auch den einen oder anderen Tipp noch von einem Wissenschaftler, einem Professor irgendwo, der sich genau damit beschäftigt. Und dann reichen wir das ja gerne an dich weiter. Das wäre sehr nett, Domian. Das biete ich an. Denn meine Psychologin wird ja nicht weiterhelfen können, weil das zu spezialisiert ist, das Problem. Aber das auf jeden Fall können wir dir gerne anbieten. Und ich bin fast sicher, dass da was bei rumkommt. Das wäre wirklich toll. So machen wir es. Das ist ein sehr komplexes Thema, das stimmt wohl. Genau. Oliver, wir melden uns bei dir, sobald hier was eingetrudelt ist. Und ich wünsche dir alles Gute. Und dann für morgen, dass du auch morgen ohne Anfeindungen von den anderen durch den Tag kommst. Genau, ohne Anfeindungen beziehungsweise Verwunderungen, genau, die dann auftreten genau, könnten. Ganz genau, so meine ich es, ja. Alles klar. Alles Gute, Oliver. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Dankeschön, ja? Tschüss, ciao. Tschüss. Und hier ist Luis, 16, guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen ein oder junger, guten Abend. Ein junger Mann, hallo. Hallo. Luis. Ja, ich weiß nicht, ob du es schon weißt, aber bei mir geht es um das Thema Reichtum oder Geld. Mhm. Ich fange mal ganz von vorne an. Ich bin in einer relativ wohlhabenden Familie aufgewachsen. Mhm. Und meine Eltern sind Aktieninvestoren und unser Reich oder beziehungsweise unser Vermögen geht bis in die 7-8-stelligen Zahlen. Mhm. Also schon sehr viel. Mhm. Und ich wollte einfach mal so ein bisschen aufklären, wie es ist, sage ich mal, mit so viel Geld angeboren zu sein, weil ich kenne halt viele, die denken, boah, geil, jeden Tag Malle, hier chillen und da, tolles Boot und Sonnenschein. Aber du wohnst in Deutschland? Oder ihr wohnt wir wohnen in Deutschland. Ihr wohnt in Deutschland, wahrscheinlich in einer prächtigen Villa irgendwo? Kann man so sagen. Also ich sehe es halt noch als mein Haus. Ich würde nicht sagen Villa, ich mag den Ausdruck Villa nicht so gerne. Villen verwechselt man oft immer mit den Villen von George Clooney. Also so groß ist unser Haus jetzt nicht, aber man kann es ungefähr damit vergleichen. Wie viel Quadratmeter Wohnfläche habt ihr, weißt du das? Oh, das werden bestimmt 600, 700 sein. Und also ich fange mal von vorne an. Das geht halt schon früh in der Schule los. Ich sag mal so, ab der 7. Klasse weiß man ja doch schon mehr über seine Eltern, über die Einkünfte, in welcher sozialen Schicht man lebt. Und da ist es halt so, bei der Freundeauswahl, wer will dein Geld und wer ist wirklich dein Freund? Also ich hab viele Leute. Aber war es nicht so, dass deine Eltern das irgendwie so gedreht haben, dass du fast nur mit Kindern und Jugendlichen zusammenkamst, die auch aus sehr reichem Elternhaus sind? Nein, das Problem ist, meine Eltern hätten gern gewollt, dass ich auf eine Privatschule gehe. Ja. Das Problem ist, es gibt bei uns in der Nähe keine Privatschule. Ich kann ja nicht jeden Morgen irgendwie 2 Stunden oder 1,5 Stunden mit dem Auto irgendwo hin transportiert werden. Darauf hätte ich keinen Bock. Und Internat? Kommt für mich persönlich nicht in Frage. Ich brauche einfach mein heimisches Bett. Okay, und gut. Dann warst du gezwungen, mit den normalen Kindern zusammen zu sein, die... Ich sag mal so, ich will eigentlich auch auf eine staatliche Schule gehen, weil ich finde es persönlich gar nicht mal so schön, dass ich so wohlhabend bin. Also es ist natürlich klar, man muss sich halt an sich gar keinen Kopf mehr um die monatliche Einkunft machen, wie es nächstes Jahr läuft, übernächstes Jahr. Aber andererseits ist es halt so, man hat halt irgendwie, man weiß halt nicht, was man mit der Zeit anfangen soll. Ich sag mal so, wenn ich 18 bin, beziehungsweise 19 und wenn ich irgendwann mal ein Abitur abgeschlossen habe, meine Eltern haben so ein, ich sag mal, Vorkonto oder so ein Sparkonto für mich angelegt, wo halt auch sehr, sehr viel Geld drauf ist. Das heißt im Klartext, du wirst in deinem Leben nie arbeiten müssen. Du hast immer ich sag mal jetzt nicht nie, aber ich denke, die ersten 20 bis 25 Jahre würde ich dafür schon über die Runden kommen. Ja, wahrscheinlich auch nie, weil du wirst das ja erben von deinen Eltern. Bist du Einzelkind übrigens? Außerdem. Also dann alles, was du tust, ist dann reine... Genau, für die Luft. Theoretisch eigentlich muss ich nie arbeiten gehen und kann mich zurücklegen und 80 Jahre auf der Couch liegen. Sag mal, Luis, das finde ich alles jetzt sehr unglücklich. Die Sendung ist gleich rum. Pass auf, ich würde mich wirklich gerne mit dir weiter unterhalten. Können wir uns auf morgen nochmal vertagen? Dann rufen meine Kollegen dich nochmal an und wir unterhalten uns morgen in der Sendung nochmal. Natürlich, ist morgen Sendung. Ja, morgen ist Sendung, ja. Wollen wir es so machen? Ja, klar, warum nicht? Okay, dann legst du mal auf und die Kollegen rufen dich gleich mal an und besprechen das mit dir. Ja, dann sag ich mal bis morgen, Ulis. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Ja, ciao, ciao, bis morgen. In der Technik heute Dennis Eickmeier. Morgen sind wir auch wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen mit der freien Themennacht und dann hoffentlich und wahrscheinlich auch mit Louis oder Luis. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis dahin. Ciao.